Jo. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich, ihr ja. vor dem Fernseher, und bitte sehr zu entschuldigen, dass wir heute noch etwas später sind als schon geplant. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio bei 1 Live schon angefangen mit unserer Sendung. Ihr könnt heute Nacht ganz normal bei mir anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Und jetzt ist die Marion dran. Und Marion ist 39 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Marion, dein Thema. Also mein Thema ist nicht so erfreulich, es ist ein Problem für mich. Und zwar geht es um meinen Sohn Sebastian, der ist 7 Jahre alt. Ja. Der wurde mit einem Herzfehler geboren. Ja. Und ja, ich sage mal jetzt so akut, seit 2 Wochen weiß ich, dass er sterben wird. Woher weißt du das? Ja, er ist er wurde eingeschult jetzt im Sommer und ist dann halt in der Schule umgekippt. Das erste Mal, das zweite Mal umgekippt und wurde dann mit dem Krankenwagen halt ins Krankenhaus gefahren. Und dann haben sie festgestellt, dass die Lunge und das Herz beides ersetzt werden muss. Die Lunge und das Herz? Beides zusammen. Und aber wenn er mit einem Herzfehler geboren wurde, ja. war er dann nicht ständig in ärztlicher Doch, Behandlung? Doch, in Bad Oeynhausen, ja. Und das hat man bisher nicht in dieser Weise diagnostiziert? Doch, vor 3 Jahren haben sie einen Herzkatheter geschoben und dann haben sie festgestellt, dass der Lungendruck zu hoch ist. Mhm. Und Herz und Lunge machen das nicht mit und ich kann es im Moment nicht aufnehmen. Ich kann nur dazu sagen, ich verstehe es nicht und ich komme damit nicht klar. Mhm. Nun hast du gerade so drastisch ausgedrückt, dass der Kleine sterben wird. Ja, so haben sie es mir gesagt. Im Krankenhaus an der Weser. Da war ein Kardiologe, nachdem er umgekippt wurde. Der hat halt Vater und Mutter herbestellt, hat mit uns im Sprechzimmer gesprochen, hat gesagt, stellen Sie sich drauf ein, Ihr Sohn wird in den nächsten Monaten das nächste Jahr nicht erleben, genießen Sie das noch. So, dann waren wir gestern in Bad Oeynhausen zur Kontrolle, weil wir müssen da ja immer hin. Mhm. Und er braucht eine neue Lunge und ein neues Herz. Das heißt, man könnte ihm operativ helfen? Wenn er ein Herz und eine Lunge bekäme, oder kann so ein kleiner Körper gar nicht eine solche große Operation? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Haben die Ärzte denn dazu geraten, diesen Schritt doch zu versuchen? Ja, in Hameln nein und in Bad Oeynhausen ja. Hm. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich habe mich jetzt gestern und heute erkundigt. Ich habe in der Schweiz eine Klinik rausgefunden, wo ich jetzt noch hinfahren werde. Hm. Und mich also nochmal eine Kontrolle machen lassen bei ihm und ich weiß nicht. Also die Ärzte jetzt in dem letzten Krankenhaus, die haben gesagt, dass so ein kleiner junger Körper von 7 Jahren eine so große Operation schwer schaffen wird, ja. Ja, aber es wäre eine Chance unter Umständen. Und es gibt auch Spenderorgane für so ein Kind. Ja, sicher. Würde man das denn auf einmal machen, das Herz und die Lunge, oder müssen das 2 Großoperationen sein? Ist beides kaputt. Ich denke mal, beides auf einmal. Und er hat mir, beziehungsweise uns, ich stelle jetzt meinen Partner mal ein Fragezeichen, keine große Hoffnung gemacht, weil halt, also er vom Gewicht her ja auch nicht, er ist 7 Jahre, wiegt nur knapp 24 Kilo und wenig Hoffnung gemacht. Und hinterher wahrscheinlich Rollstuhl und Sauerstoff und die Frage ist ja, wenn man, kann man oder sollte man dem Kind eine solche unglaubliche Tortur zumuten? Eben. Und der Meinung bin ich auch bloß, ich komme mit meinem Gewissen nicht ins Reine und mein Umfeld ist halt auch so, du musst versuchen, deinem Sohn zu helfen, bloß ich möchte meinem Sohn das ersparen. Er hat genug durchgemacht, die ganzen 7 Jahre. Aber ich finde jetzt diesen einen Schritt, den du ja selbst schon eingeleitet hast oder über den du nachdenkst, in die Schweiz in eine Spezialklinik zu fahren. Also da hast du eine Adresse, wo Spezialisten sind. Ist das jetzt und das werde ich auch machen. Ja, also das steht für mich fest. Hast du da schon Termine oder willst Nein, das hat sich alles heute. Wir waren gestern erst in Bad Oeynhausen und haben halt die Nachricht bekommen, dass beides transplantiert werden muss, Lunge und Herz. Und wie gesagt, ich kann von dem Kind auch nicht loslassen. Mhm. Ich halte es in meinem Arm und halte die Hände und ich weiß es nicht. Wie geht's dem Kleinen denn heute? Heute Abend? Also ich habe ihm gesagt, dass ich bei dir anrufe und dass ich versuche, irgendwie einen Rat zu bekommen und dass wir auch in die Schweiz fahren und halt da ist Schnee und da kannst du Schlitten fahren und das ist kein Krankenhaus, weil er mittlerweile ist logisch panische Angst vor dem Krankenhaus bekommen hat. Wie oft war er überhaupt schon im Krankenhaus wegen dieser Sache? Also das waren in Bad Oeynhausen immer die Kontrolluntersuchungen, die waren alle so alle 3 Monate bis zum halben Jahr. Und wie lange war er dann immer in ja, das war immer nur eine Kontrolle von 1 Stunde. Ach so. So, und halt bis das jetzt mit dem Schulstress anfing, dass er dann ja halt umgekippt ist und musste dann ohne mich allein ins Krankenhaus fahren mit dem Krankenwagen. Er kennt das nicht. Er ist ein totales Mutterkind, ne? Ist er denn so, dass er jetzt heute am Tage wieder einigermaßen körperlich also wie gesagt, ich habe jetzt erstmal einen Rollstuhl beantragt, ne, dass ich ihn, dass er viel an die frische Luft kommt dass ich mit ihm rauskomme und so, weil er braucht ja Sauerstoff und halt nachts bei offenem Fenster, das war da bei offenem Fenster schlafen, er schläft auch bei mir und Marion, ist ihm denn die Ernsthaftigkeit der Situation klar? Ihm nicht. Nein. Ich habe es ihm immer bis jetzt verschwiegen. Also, ich finde auf jeden Fall richtig, dass du jetzt diese Schweiz-Geschichte machen solltest und machst. So schnell wie möglich. Mache ich auch. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und dann hoffe ich sehr, dass du da an sehr verantwortungsbewusste Ärzte gerätst. Es ist ja auch wirklich nicht dem Kleinen damit gedient, wenn er solche große Schwierigkeiten auf sich nimmt und es dann vielleicht doch nicht... Ja, Meinung bin ich auch, und das wollte ich eigentlich auch nur hören. Und ich wollte es auch von jemandem hören, der... Weil mein ganzes Umfeld redet halt auf mich ein, du musst für deinen Sohn das Beste tun, bloß meine Kraft lässt auch nach. Ne? Ich schaffe das auch nicht mehr. Weil ich im Prinzip, er hat zwar einen Vater, aber er ist nicht da. Das kommt dann auch noch hinzu. Ich bin alleine da, ich habe keine Kraft mehr. Weißt du, Marion, wenn allerdings jetzt der behandelnde Chirurg in der Schweiz sagt, es besteht eine realistische Chance für den Jungen, dass wenn das gemacht wird, dann muss es natürlich gemacht werden, das ist klar. Ja. Wenn die aber auch schon sehr skeptisch sind, ich weiß nicht, das kann man jetzt hier nicht in ein paar Minuten so eine Entscheidung fällen, aber so vom Gefühl, da würde ich auch sagen, dass man dann nicht zu sehr Leid dem Kleinen noch zumutet, wenn er das sowieso nicht überlebt oder wenn die Chancen viel zu gering sind. Deswegen wünsche ich dir wirklich sehr, sehr, sehr gute Ärzte. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere jetzt gerade eben hier zugeschaut und zugehört und hat noch einen Tipp von einem Spezialklinikum, welches sich sehr gut spezialisiert hat mit bezüglich Transplantationen von Kindern. Es geht jetzt um die Lunge und das Herz. Dass wir das vielleicht an dich auch noch weiterleiten können. Ja, das wäre nett. Ja. Bloß ich weiß, ich irgendwie geahnt habe es die ganzen Jahre. Aber ich habe nicht im Ernstfall dran gedacht, dass beides auf einmal kaputt geht. Lunge und Herz. Und das ist halt das Problem, ne? Es geht beides nicht mehr. Sag mir doch noch ein Wort zu dem Vater. Warum ist der so doch relativ distanziert jetzt zu euch? Also ich kann dir nur dazu sagen, dass der Vater halt so erzogen wurde, ist seiner Mutter hörig. Und seine Mutter holt ihn halt dann, wann er ihn braucht, wenn sie ihn braucht. Und so Probleme wie die im Moment bei uns sind, da wird er versucht es. Ich will jetzt nicht sagen, dass er sich da irgendwie distanziert oder so. Er versucht ja dabei zu sein, aber er ist halt nicht so, wie ein Partner sein muss. Also so, wie es nötig wäre, damit du auch die entsprechende Hilfe bekommst. Ja, ja. Du hast gerade gesagt, dass du die Ernsthaftigkeit dem Kleinen nicht erklärt hast. Nein, ich habe Angst davor. Aber es würde ja schwierig, wenn es jetzt zu einer Operation käme, dann müsstest du ja schon mit ihm reden. Ja, ich weiß. Aber das ist ja auch jetzt der nächste Schritt. Erst wie schätzt du das denn ein? Würde er denn so, würde er sich vielleicht sogar sträuben dagegen? Nein, wenn ich dabei bin, also nicht. Ja. Aber dazu brauche ich erstmal wieder Kraft. Ne? Ich bin immer dabei. Als er jetzt hier im Krankenhaus an der Weser lag, bin ich auch die Nächte da gewesen. Also ich mache alles, was ich machen kann, das mache ich. Ich finde auch ganz wichtig, Marion, du scheinst ja sehr allein zu sein, mit und in dieser Situation, dass du in irgendeiner Weise noch einen Ansprechpartner hast. Ja, ich habe ja schon angerufen überall, aber immer kommen diese Seelsorgestellen und mit Gott und so. Ich habe den Glauben verloren und das hilft mir im Moment nicht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Du legst auf und wirst von meiner Psychologin, der Annette, gleich sofort nochmal angerufen. Ja, ist gut. Und die Annette wird dir vielleicht auch noch eine Adresse sagen können, an die du dich wenden kannst, wo du eine Hilfe bekommst, damit du auch ein bisschen gehalten wirst und aufgebaut wirst. Und damit du auch eine Energie, du brauchst ja sehr viel Energie jetzt für die ganze Sache, die jetzt vor dir liegt, wie auch immer es sich entwickelt. Ja, okay, ich danke dir. Liebe Marion, alles, alles Gute dir und dem Sebastian. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Philipp, 33. Ja? Philipp. Ja, hallo? Ja, schon guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich Folgendes. Also ich bin seit 94, September 94 positiv, HIV-positiv. Ja. Und habe im Laufe der Zeit einfach so und auch aufgrund einer anderen Vorgeschichte eigentlich so die Erfahrung gemacht, dass Genesung von innen herauskommt. Dass ich also versuchen sollte, so mein Leben dementsprechend zu gestalten. Du bist HIV-positiv, aber es gibt noch keinen Krankheitsausbruch. Es ist noch nichts, nee. Meine Werte sind auch ganz gut. Ich mache zwar alle 6 Wochen Laborkontrollen und diese ganzen Geschichten halt. Und jetzt hat mein Hausarzt mich halt irgendwie empfohlen, aufgrund meiner guten Werte, für eine Medikamentenstudie, wo natürlich auch Geld lockt. Wie viel? Sind knapp 5.000 Mark. Ja. Und ja, da bin ich irgendwie völlig im Konflikt. Irgendwie alle Leute in meinem Umfeld raten mir halt, mach das, die Kohle mitnehmen. Ja. Und ich habe halt irgendwo so die Bedenken, beziehungsweise ja, die Angst natürlich auch davor, jetzt irgendwo halt irgendwie was anzufangen, was später irgendwelche Wirkungen haben könnte. Eine negative Wirkung haben könnte. Oder vielleicht sogar einen auslösenden Faktor darstellt. Ja, natürlich. Was ist das für eine Studie? Ist das im Rahmen einer universitären Arbeit oder bei einer Chemiefirma, eines Pharmakonzerns? Das ist bei einer Klinik hier in Berlin, die auch eine ambulante Station für HIV-Positive haben, in Verbindung mit einer Medikamentenfirma. Philipp, das ist eine ganz heikle Frage. Das ist eine ganz heikle Frage und ich sehe mich völlig außerstande, dir da eine richtig gute Antwort zu geben. Ja, das kann auch sehr wahrscheinlich keiner. Meine sofortige Idee, gerade als du das erzählt hast, war, ich vermute mal, dass du das wahrscheinlich schon sogar auch schon gemacht hast, du rufst aus Berlin an, wende dich an die AIDS-Hilfe in Berlin. Habe ich alles schon gemacht. Und was haben die gesagt? Also jegliche Leute, die ich frage irgendwie nach einer Meinung, die sagen, das ist eine Entscheidung, die musst du selber treffen, die kann dir keiner abnehmen. Ja gut, das ist eine aller Weltsweisheit, aber die können doch auf Vorteile, Nachteile, die können das doch wahrscheinlich viel auch objektiver beurteilen, welche Risiken damit verbunden sind, Ja, die Risiken weiß ich auch. Also da, ich meine, ich habe mich da ja auch schlau gemacht. Welche Risiken sind es denn? Die Risiken sind halt eben halt die, dass ich eben diese Studie jetzt, die läuft über 28 Tage, mitmache und dass ich dann eben Resistenzen entwickeln. Und falls irgendwann mal meine Werte schlechter sind und ich auf Medikamente angewiesen bin, durch die Resistenzen halt diese Medikamente nicht mehr anschlagen. Also das Risiko dabei halt. Ne? Schon ein erhebliches Risiko. Ja. Der Grund dessen, warum ich anrufe, ist, ich habe also versucht, auch in Berlin irgendwie mal so ein paar Leute aufzutreiben, irgendwie, die Erfahrungen damit haben, die solche Studien schon mal mitgemacht haben. Und da ich ja nun auch deine Sendungen nun öfter mal sehe und auch weiß, dass irgendwo Leute aus der gesamten Republik anrufen, vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die einfach mal in der Sendung jetzt mal reinschauen, hier jetzt in dieser Sendung, die ähnliche Dinge einfach erlebt haben. Die es gemacht haben. Sektor. Das ist eine gute Idee. Die mögen wirklich hier bei uns anrufen. Entweder kommen sie jetzt hier noch auf den Sender oder wir reichen einfach die Telefonnummer an dich weiter und dann kannst du direkt mit den Leuten sprechen. Ja. Also genau. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das machen wir auch sehr gerne. Dennoch bleibt vielleicht doch noch zu raten, mit wie vielen Ärzten hast du eigentlich gesprochen bisher darüber? Bis jetzt mit 3. Mhm. Vielleicht wäre es doch noch ganz gut, da noch 2 oder vielleicht doch auch noch 3 hinzuzuziehen. Mhm. Vielleicht auch Ärzte, die eng mit der AIDS-Hilfe zusammenarbeiten. Ja, ja, ich bin schon bei den Schwerpunktpraxen hier. Bist du schon? Also, also ich bin da eigentlich recht gut beraten. Super, ja, und dennoch ganz unsicher, was du machen sollst. Ja, es ist halt irgendwo, also zum einen lockt die Kohle, muss ich sagen. Also ich bin verrentet, ich bin vor einem halben Jahr in Rente gegangen. Ich habe also irgendwie versucht, so mein Leben völlig auf den Kopf zu stellen und wirklich so zu leben, dass ich halt mein Leben einfach mehr genieße. Und dementsprechend sind die Werte auch gestiegen. Also das konnte man auch wirklich so aufgrund dieser Laborwerte beobachten, wie sich also in meinem Leben halt eine ganze Menge verändert hat. Und dann bin ich jetzt eben halt dabei, durch die Verrentung habe ich halt die Möglichkeit, so mein Hobby irgendwie zum Beruf zu machen. Nämlich? Bitte? Nämlich, was machst du? Achso, ich mache Musik, ich habe so ein kleines Tonstudio. Also Philipp, dein Anliegen war, so habe ich das ja jetzt auch verstanden, da du medizinisch ja doch offensichtlich in guter Betreuung bist, Menschen, die ähnliche Dinge schon mal gemacht haben, zu finden über diese Sendung. Genau. Und diese Hilfe bieten wir dir sehr gerne an. Wenn also Leute sich bei uns melden, die so etwas schon hinter sich haben und ihre Erfahrungen gerne dir erzählen möchten, werden wir euch beide miteinander verknüpfen oder sogar hier, dass wir auf dem Sender nochmal drüber reden. Das finde ich klasse. Ja, lieber Philipp, alles Gute und hoffentlich wirst du von uns hören gleich noch. Mhm, alles vielen Gute. Dank und auch für dich alles Gute. Für Dankeschön. Den Sendung. Tschüss, Philipp. Sehr schön. Dankeschön. Bis tschüss. 1.34 Uhr und 18 Sekunden und jetzt machen wir ein kleines Päuschen. Sekunden Radio 1 Live. WDR Fernsehen ist hier, sind hier mit der Telefon-Talkshow Domian und ihr könnt heute ganz einfach bei mir anrufen und mit mir über alles reden, über das ihr gerne reden wollt, mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180 5678 111. Andreas, 30 Jahre alt. Arzt. Was? The world is blue. Arzt in blue. Falling in you. And I get to myself, you're the wonderful world. Also. Das hat eine Regie gesagt, soll ich machen. Das die Filus da draußen. Andreas ist, ich rate jetzt mal, ein Stimmenimitator. Ja, ich das will mich nicht so hochheben, aber es geht. So ich die Richtung. Nicht nachmachen. Das war so ein bisschen Louis Armstrong gerade, ne? Ja, ich bin nicht perfekt, aber es geht. Ich bin in Übung. Ich wollte schon in der ersten Sekunde auflegen, weil ich dachte, da verarscht dich jetzt jemand. Nein, auf keinen Fall. Wir haben, also die Regie von dir hat gesagt, ich soll mal machen so. Ja, die sind immer für eine Überraschung gut. Ja, ich und ich muss es halt ausbaden hier. Ich habe noch eine Überraschung gehabt, aber ich glaube, dann hättest du doch aufgelegt. Jetzt gedacht, ich werde dich verarschen oder so. Was denn noch? Ja, pass auf. Also ich telefoniere auch so eine Line, weißt du? Mhm. Und jetzt erstmal muss ich sagen, dass die Leute nicht mehr allein telefonieren sollen. Die Männer sollen lieber nicht das Geld zu verschwenden, weil es nur Verarscherei. Ich mache das selber. Ja. Ich sammle Punkte so und kann dann mit Frauen telefonieren. Okay, aber das wolltest du gar nicht groß erzählen hier heute bei mir. Nee. Aber du wolltest mich mit irgendwas anderem überraschen, was denn? Ja, pass auf. Genau du. Ja. Das ist ein bisschen schwer. Ja, der Domian. Also, du hast letzte Mal eine Frau dran gehabt. Und da bist du ziemlich verrückt geworden, habe ich, glaube ich, gesagt so. Ja. Also, ich glaube, du kannst dich erinnern an die Stimme. Ja. Ja, und ich würde auch gerne mal mit ihr telefonieren. Vielleicht hast du mal eine Nummer von ihr. Ja, da war ich das halt auch beleidigt. Also, das ist ja klasse. Das ist ja schon fast perfekt. Ja, ja. Ist das ein Hobby von dir mit den Stimmen? Ja, ja, ich habe im Studio gesungen und ich jetzt früher so immer in der Dusche singe ich jetzt immer so und mach dann so Stimmen nach, so Otto oder so. Aber ist nur wirklich dein privates Vergnügen? Ja, ja, oder trittst du damit auch irgendwie auf Kirmessen auf? Oder nee, gar nicht. Was machst du sonst vom Beruf? Ich bin zurzeit arbeitslos. Zurzeit arbeitslos. Das heißt, du hast richtig Zeit, das auch zu trainieren. Ja. Was hast du? Ich höre mir so Stimmen an und versuche die dann nachzumachen, so wie von H.P. Kerkeling, dieses Honeyline. Ja, bitte mach es uns bitte. Ja, hallo, hier ist euer Honeyline. Heute haben wir in der Schule gelernt, wo links ist. Und morgen, und morgen lernen wir, wo rechts ist. Toll, wirklich toll. Also richtig, also das hat schon Profi-Qualitäten. Ja, ja, ich gebe mein Bestes. Toll. Was hast du noch auf Lager? Ja, jetzt so spontan, da lief jetzt so, ich sehe dich jetzt hier im Fernsehen, ist alles jetzt so ganz komisch. Ja klar, ja sicher. Also Otto hast du gerade angeschnitten. Ja, so Witze erzählen, so. Ich meine, kann das jetzt so, da gibt's jetzt einen so, der kommt eigentlich immer ziemlich gut an, so mit dem Föhn, kennst du vielleicht? Nee, erzähl. Erzähl uns einen Witz. Hey, wer spricht denn da? Ich. Wer ist ich? Ich, dein Föhn. Mein Föhn kann sprechen? Genau. Das war der Witz. Ja. Ich dachte, es kommt irgendwie mit. Das war, ja, war auch schon sehr witzig, ja. Aber du hast es ja schon rübergebracht. Das geht. Das ist so ein Talent. Wie und wann hast du das entdeckt an dir? Ja, einfach so. Ich sag mal so, ich habe immer so diese Talkshows geguckt da, so wo die Leute mal auftreten und Witze machen und so. Ja, und dann habe ich dann einfach mal versucht, so nachzumachen. Mhm. Und auch mit dem Singen so, ich sag jetzt so von Frank Glas so die Stimme. Da habe ich im Studio gesungen und der hat echt gedacht, so dass das Original gewesen wäre, aber ich habe da gesungen. Halt top, von wem? Frank Glas? Da liest doch, warum heute Nacht, warum nicht gleich, dein Blick sagt mehr als nur vielleicht. Also ich bin in Sachen Schlager, glaube ich, ganz gut informiert. Den, den kenne ich nun nicht. Der ist relativ neu, oder? Ja, ist ein älterer, oder? Kenne ich nicht, also egal. Ich kam auf Stelzen zu dir. Auf Stelzen? Kein Seil war mir jemals so hoch. Keine Fesseln irgendwann mal zu eng, mit dir in meine Zauberwelt zu ziehen. Wie heißt der Künstler? Olaf Henning. Kenn ich auch nicht. Mein Gott. Nein, kenn ich auch nicht. Was ist denn für Musik? Nein. Habe ich mal ganz schnell eine Frage, warum ich das vergessen? Der Hirschkopf oder was er da sein soll, links neben dir. Ja, ja. Oder rechts neben dir, was soll das bedeuten? Gar nichts, das ist ein Spaß, weil ich einfach so gerne... So. Ja, ja. Mein Gott, wir haben uns gerade überlegt, so, was könnte das bedeuten, was soll das? Das ist einfach ein dekorativer Spaß. Also, ja, ja, super. Sag mal, ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, Menschen zu imitieren, stimmlich, die eine relativ normale Stimme haben. Ja, das ist, Könntest du mich imitieren, stimmlich? Na, dann müsste ich mir öfters anhören, so. Also ich muss mich darauf konzentrieren und muss halt richtig so, so mir reinprägen, so. Dass ich sagen kann, so, jetzt hörst du dir das genau an und das. Also ich sag, wenn ich nächstes Mal anrufe so und komm nochmal durch, dann sprichst du vielleicht mit dir selber. Ja, das wäre wirklich ein toller Gag. Also versuch doch mal, das zu studieren, ob das möglich ist. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass ich relativ normal rede und nicht irgendwie besondere Merkmale in der Stimme oder in der Art, wie ich rede. Aber ich weiß es nicht. Wenn du das hinkriegst und du rufst mich an und dann... Wenn du merkst, dass du mit dir selber sprichst, dann weißt du Bescheid. Also dann bist entweder du es oder ich bin bescheuert. Andreas, trainiere es mal bitte und versuch dich nochmal bei uns zu melden. Oder wir rufen dich nochmal in einer Woche oder so an. Klar, kein Problem. Ja? Okay. Andreas, viel Spaß. Klar, du, tschüss. Ciao. Ramona, 23. Ramona. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist für sich, also zurzeit wieder als Prostituierte arbeite. Ja, zurzeit wieder. Das heißt, da gab es mal eine Auszeit, oder wie? Ja, gab es verschiedene Jahre, also dass ich nicht mehr gearbeitet habe. Wann hast du denn angefangen, in dem Milieu zu arbeiten? Mit 14. Mit 14 schon? Ja. Wie bist du da reingekommen? Mein Vater hat mich damals 4-5 Jahre lang vergewaltigt. Und dann bin ich irgendwann abgehauen und dann bin ich in Köln zurechtgekommen. In Köln? Ja. Mhm. Und ja, da habe ich dann ein Jobangebot gekriegt. Das hat sich sehr verlockend angehört und ja. Mit 14? Ja. Und der Vater hat dich vorher, also als Kind, vergewaltigt? Ja. Mhm. Und wie lange hast du denn, du warst dann ja eigentlich auch noch ein Kind mit 14? Ja, mit 9 Jahren hat das also angefangen. Mhm. Ich meine, als du dann auch dann in dieses Geschäft eingestiegen bist? Ja, mit 14. Mhm. Wie lange hast du dann da gearbeitet? Oder? Anderthalb Jahre. Und dann? Ja, dann bin ich nach Belgien gegangen. Mhm. Da habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt. Dann auch, aber auch sehr jung, ne? Da warst du dann knapp 16. Ja. Mhm. Und mit 19 habe ich dann geheiratet. Mhm. Und jetzt bin ich 23, ich habe auch 3 Kinder. 3 Kinder schon? Ja. Mhm. Und weil wir im Moment so viele Probleme haben, finanziell und so, habe ich zu meinem Mann gesagt, also es wäre vielleicht besser, wenn ich wieder in den Milieu reinkomme. Mhm. Mhm. Obwohl du jetzt viele Jahre ausgesetzt hattest. Ja. Ne? Und du hast jetzt wieder angefangen zu arbeiten? Ja, seit Montag wieder. Seit Montag erst? Ja. Also vorgestern? Ja. Und wie arbeitest du? In einem Bordell? Mit einem Zuhälter zusammen oder wie? Ja, mit einem Zuhälter zusammen. Ja. In einem Club oder wie? Ja, im Club, richtig. Mhm. Wie viel Freier hattest du jetzt schon seit Montag? Entschuldigung, Montag hatte ich keinen. Mhm. Dienstag hatte ich 5 bis 7 Stück. 5 bis 7? Mhm. Ja, und mein erster Kunde, also darum habe ich dich auch angerufen, ja. Der hat mich also teils vergewaltigt, weil ich habe jetzt alles blaue Flecken im Gesicht. Meine Schulter ist kaputt gebissen. Und er hat mich also 7-mal gezwungen zum Analsex. Das war gleich der erste Freier? Ja. Hast du dich gewehrt? Hast du geschrien? Hast du irgendwas gemacht? Nein. Aber das hättest du doch machen können. Das war doch auch selbst im Rahmen deines Jobs ist das doch nicht okay, sowas zu machen. Ja, ich weiß, aber sagen wir mal, der erste Kunde und dann direkt einen schlechten Eindruck hinterlassen, das wollte ich nicht. Hast du das deinem Chef gesagt? Ja, habe ich direkt gesagt. Und was hat er gesagt? Ja, den haben sie dann einfach so gehen lassen. Mhm. Und abends habe ich dann geredet mit ihr. Also ist eine Chefin. Mhm. Und sie sagte dann zu mir, wie ich sie gefragt habe, wenn er nächstes Mal kommt, ob ich dann auch mit ihnen aufs Zimmer gehen soll. Mhm. Da hat sie gesagt, natürlich, da stehst du ja drüber. Und jetzt wollen sie mich also einfach abservieren mit drei Sendungen. Was, mit 3 Sendungen? Ja, mit 3... wie heißt das auf Deutsch? Mal ganz kurz überlegen, ich bin ein bisschen nervös. Pro Orgasmus kriege ich bezahlt. Pro Orgasmus? Ja, und das waren also... Moment, das verstehe ich nicht. Orgasmus ist das 150 Mark, was wir kriegen. Also was heißt Orgasmus? Also pro Kunde oder wie? Nein, ein Kunde kann zum Beispiel... ein Orgasmus des Kunden? Du redest jetzt von dem Kundenorgasmus. Ja, richtig. Ja. Also er darf höchstens 2 bis 3 kriegen. Und pro Orgasmus kriege ich also 150 Mark und er müsste mir also für 3 Mal kommen, müsste er mich bezahlen, ohne dass er offiziell was kriegt. Wie seltsam, das habe ich nie gehört. Ja, ich weiß es auch nicht, darum habe ich dich angerufen. Mhm. Jetzt muss ich nochmal, du bist von diesem ersten so misshandelt worden und danach hattest du dann noch 6 andere Männer? Ja. Wie hast du das denn überhaupt überstanden? Weiß ich auch nicht. Das war Dienstag. Heute ja. Gestern war das. Ja, Dienstag. Ja, ne, gestern war Mittwoch. Ja, vorgestern, Entschuldigung. Ja gut, und was war Mittwoch? Mittwoch hattest du wieder viele Kunden? Nein, Mittwoch hatte ich nur 2. Nur 2. Mhm. Ramona, ist es finanziell denn so schlimm und um euch gestellt, dass du sowas machen musst? Ja, auf den Moment, ja. Ach, was macht denn dein Mann vom Beruf? Der ist Subunternehmer. Ja, was heißt das? Heißt das, dass der dann, wie viel verdient er im Monat? Voriges Jahr um diese Zeit hatten wir, sagen wir mal, 18.000 bis 19.000 Mark. Im Monat? Ja, und jetzt zur Zeit haben wir nur noch 6.000 bis 7.000 Mark. Ja, mein Gott, das reicht doch wohl. Nee, weil wir müssen selber unser Auto bezahlen, wir müssen selber den Sprit bezahlen, wir müssen die Kinder ernähren und wir müssen 2.000 Mark Miete bezahlen für die Wohnung. Also ein Auto müssen ganz viele Leute bezahlen, 3 Kinder haben auch ganz viele Leute. Eine Wohnung von 2.000 Mark, gut, das ist happig. Ja. Jetzt aber nochmal, was sagt denn dein Mann dazu? Dem hast du das sicher auch erzählt. Ja, ich habe also mit ihm darüber geredet. Im ersten Moment also hat er gar nichts gesagt. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn du wirklich meinst, dies zu tun, für also der Familie zu helfen, steht er voll und ganz hinter mir. Finde ich ehrlich gesagt eher eine seltsame Auskunft. Ich hätte jetzt eigentlich von deinem Mann erwartet, dass er gesagt hat, nee, Mädchen, also so... Das kommt aber gar nicht in die Tüte. Mich wundert schon überhaupt, dass er sich darauf eingelassen hat und grünes Licht gegeben hat, dass du dahin gehst. Und nach dem, was jetzt vorgefallen ist, verstehe ich es überhaupt gar nicht. Ja, er möchte also auch nicht mehr haben, dass ich morgen hingehe. Das hat er jetzt auch gesagt. Ja, ja. Also Ramona, ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber. Meine Meinung, geh nicht mehr hin. Punkt. Und es muss möglich sein, wenn man 7.000 Mark im Monat hat. Mein Gott, Was meinst du, wie viele Familien mit sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel weniger Geld leben können? Selbst mit diesen 7.000 Mark glaube ich, dass auch noch die 2.000 Mark Miete zu ermöglichen sind. Da müsst ihr halt irgendwo ein bisschen runterfahren mit euren Ansprüchen. Also wir leben ja nicht wie Gott in Frankreich, ja, denn also überhaupt nicht. Wir können das sicher jetzt finanziell nicht aufdröseln, aber ich glaube ganz einfach, dass das finanziell machbar ist. Und selbst wenn ihr noch so in der Bredouille wärt finanziell, das darf nicht enden, so enden, dass du so etwas machst. Ich kann dich wirklich nur ermutigen und mich dann auch hinter deinen Mann stellen und sagen, geh da morgen nicht mehr hin, nie wieder. Such dir irgendeinen anderen Job, Mensch. Ich bin leider sichtbar körperbehindert. Also im normalen Job, ich habe wirklich mein Bestes getan, den normalen Job zu kriegen. Mhm. Aber überall kriege ich dann von, nein, Sie sind 100% behindert. Was hast du denn für eine Behinderung? MS. Mhm. Und wie bemerkbar macht sich das schon bei dir? Ich habe ab und zu, also wenn ich sehr viel Stress habe oder Probleme habe, das geht mir dann auf die Knochen und dann kann ich zum Beispiel 48 Stunden nicht gehen. Mhm. Und also meine rechte Hand, habe ich gar keine Kraft drin. Und daher, dass ich mich Dienstag auch nicht richtig wehren konnte, so wie ich wollte. Ramona, das ist so schlimm, was da mit dir gemacht worden ist. Nochmal, bitte geh da nicht ein weiteres Mal hin. Versucht, rechnet nochmal alles durch, versucht so über die Runden zu kommen mit dem, was ihr da habt. Lass dich nicht so erniedrigen. Ich werde es versuchen. Ja. Alles, alles Gute. Vor allen Dingen auch viel Glück und alles Gute, was die Gesundheit anbelangt, dass es nicht zu weiteren Schüben kommt in der Krankheit. Ja, okay. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss, Ramona. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Bettina und Bettina ist 34 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Mhm. Bettina. Ich rufe an, ich habe ein Problem mit meinem Freund. Mhm. Wir sind jetzt im Februar schon seit 8 Jahren zusammen, haben auch ein gemeinsames Kind. Mhm. Und also das Auf und Ab in dieser Beziehung halte ich langsam nicht mehr aus. Er lügt mich ständig an. Und wegen Lappalien teilweise, wo kein Mensch versteht. Also, nimm nur eine Lappalie als Beispiel. Also zum Beispiel, es fing jetzt alles damit an, in den Herbstferien jetzt, war ich eine Woche weggefahren und er war eine Woche auf einem Seminar. Mhm. Und er hat sich in dieser ganzen Woche ein einziges Mal kurz bei mir gemeldet und hat dann hinterher gesagt, er hätte meine Nummer verlegt. Wie bitte? Ja, ja. Eigentlich sollte man die Nummer der Freundin auswendig kennen, ne? Ja, ja, er hat sie angeblich verloren gehabt. Und was ist das denn für ein Depp? Eine Woche später bin ich an seinen Geldbeutel gegangen, habe mir 20 Mark rausgeholt, habe ihm das auch gesagt und da ist dann meine Nummer drin. Und er hatte sie praktisch gar nicht verloren. Ich weiß nicht, warum er mich nicht angerufen hat. Keine Ahnung. Hältst du es für möglich, dass er eine andere Frau hat? Das weiß ich nicht. Also ich habe ihn oft gefragt. Ich habe gesagt, er soll mir doch bitte die Wahrheit sagen. Er sagt, er liebt mich. Er will nur mich. Er will keine andere. Und er weiß nicht. Also ihr lebt nicht in einer Wohnung? Wir haben mal zusammengelebt. Und weil wir viele Probleme hatten, haben wir uns räumlich getrennt, gerade weil ich gedacht habe, vielleicht ändert es sich. Wie weit lebt ihr auseinander? Das sind nicht viele Kilometer. Also in einem Umfeld, nahen Umfeld? Ja, ja, ja, ja. Also mit dem Auto ist man 10 Minuten, eine Viertelstunde hier. Und also in der Regel, wie oft seht ihr euch? Also die letzte Zeit haben wir uns sehr oft gesehen, weil es eigentlich jetzt die letzten 6 Wochen sehr schön war. Ich muss dazu sagen, wir haben seit der Geburt unseres Sohnes oder seit ich eigentlich schwanger war, sehr, sehr viele Probleme gehabt. Er hat auch danach kaum mit mir geschlafen. Wie alt ist das Kind jetzt? Der ist jetzt 3 geworden. Und der Kleine lebt bei dir? Der lebt bei mir. Ich habe auch noch ein Kind aus meiner ersten Ehe. Mhm. Ihr habt seit der Geburt des Kindes kaum mehr miteinander geschlafen? Ja, genau. Bis heute? Also, das ging von... Ja, nee, die letzte Zeit hat es sich gebessert. Jetzt gerade diese letzten 6 Wochen waren in der Beziehung eigentlich sehr schön. Und ich habe ihn auch damals immer gefragt, warum? Er hat gesagt, er weiß es nicht. Gut, seine Mutter war krebskrank, die ist dann gestorben, das hat ihn belastet. Es gab schon viele Sachen, die dann immer kamen. Aber wie gesagt, es ist halt so, dass immer irgendwas vorgeschoben wird und ich komme immer zum Schluss. Und immer sind es, oder fast immer solche kleinen Lappalien, die aber natürlich irgendwann ein großes Ausmaß explodiere bekommen. Natürlich. Auch die letzten 6 Wochen waren sehr schön, weil ich aber auch viel den Mund gehalten habe. Bettina, liebst du diesen Mann noch? Ja. Aber irgendwas ist gravierend nicht in Ordnung. Ja, natürlich. Ne? Das ist offensichtlich so nach dem, was du erzählt hast. Ja, es ist halt auch so, dass er dann sich, also jetzt gerade letzte Woche hat er sich morgens um 9:30 bei mir verabschiedet, obwohl er Spätschicht hatte, hätte also später gehen können. Ja, ich muss zu einem Freund Winterreifen holen. Und am nächsten Tag das gleiche nochmal, er hätte das Geld vergessen. Pass auf, Bettina. Zufällig zwei Tage später ruft dieser Freund bei mir an und der war gar nicht da. Okay, pass auf. Ich habe den Eindruck, dass du viel zu lasch und freundlich mit dem umgehst. Und dass du viel zu viel hinnimmst und schluckst. Ja, das kann gut sein. Das glaube ich. Ja. Ich bin in diesem Fall, in solchen Fällen wirklich dafür, dass man da richtig Druck auf die andere Seite ausübt. Um dem klarzumachen, dass er so mit dir nicht verfahren kann. Mhm. Und dieser Druck muss auch so aussehen, dass er kapiert, er riskiert alles. Er riskiert vielleicht sogar, dass die ganze Beziehung in die Brüche geht. Ja, natürlich. Das musst du ihm aber auch so signalisieren, dass du das ernst meinst. Mhm. Und er muss richtig die Karten auf den Tisch legen, warum er sich so verhält. Mhm. Vielleicht fällt er sich auch so, weil er denkt, na, die Kleine habe ich eh im Sack, mit der kann ich machen, was ich will. Und ja, ansonsten, zeig dem mal, dass er nicht alles mit dir machen kann. Mm-mm. Vielleicht kriegst du ihn dann auch ein bisschen aus der Reserve gelockt. Und ja, vielleicht kriegst du sogar irgendeine Wahrheit heraus, dass da unter Umständen auch doch noch eine andere Frau im Spiel ist. Wer weiß es. Ja, das frage ich ihn tausendmal, aber dann müsste ich dir noch was anderes erzählen. Was hältst du denn davon? Er kam ganz unvermittelt vor ein paar Wochen zu mir, obwohl ja das Sexuelle eigentlich sich gebessert hatte. Mm-hmm. Und weil ich immer mal gesagt habe, also ein Mann von 28 Jahren, das ist nicht normal. Mhm. Also entweder hast du eine andere Frau, du bist schwul oder sonst irgendwas in der Art. Und dann hat er jetzt gesagt zu mir, er hätte sich mal Gedanken drüber gemacht, warum das so gewesen wäre. Mhm. Und vielleicht hätte er eine schwule Ader. Und dann habe ich gesagt, ja, glaubst du, dass du schwul bist? Dann hat er gesagt, ich weiß es nicht. Mhm. Was hältst du denn von dem Ausspruch? Ich weiß es nicht. Also ich weiß es doch, oder? Ich weiß doch, ob Nee, das muss nicht unbedingt sein, wenn er mit sich dann nicht, noch nicht im Reinen ist. Aber dieses ist ein interessantes Signal, dass da irgendwas am Brodeln ist. Mhm. Und vielleicht könntest du an der Stelle auch noch weiter bei ihm anpacken und bohren. Mhm. Vielleicht hat er da wirklich irgendwelche Liaisons am Laufen und will es sich selbst noch nicht eingestehen oder weiß der Teufel was. Aber ja, das habe ich ihm ja auch alles gesagt, dass er mir das sagen kann und so weiter. Aber je mehr ich bohre, er sagt, ich soll das Thema jetzt lassen. Er hat kein Interesse an Männern und überhaupt, er will bei mir bleiben. Und Bettina, aber du musst ihm klar sagen, dass du Interesse an ihm hast und wenn das so weitergeht, hast du kein Interesse mehr an ihm. Ja. Das ist, glaube ich, die Schiene, die du fahren musst. Und dafür wünsche ich dir viel Glück. Ja, danke schön. Meine also ich Liebe. Wollte ja noch sagen, ich finde deine Sendung super. Danke. Und eins wollte ich schon lange mal loswerden, weil man kommt ja nicht durch, wenn sowas gerade passiert. Ich finde diese Leute, das ist, also ich gucke deine Sendung jetzt auch schon von Anfang an, die anrufen und dir irgendeine Story erzählen und zum Schluss dann sagen, du Depp glaubst auch alles. Mhm. Ich habe schon mal sowas mitgekriegt, solche Storys, die dich wirklich verarscht haben und dann hinterher sich kaputt gelacht haben. Solche Leute, da könnte ich in den Fernseher springen. Mhm. Ne? Das finde ich also unmöglich. Ich schließe mich deiner Meinung an, Bettina. Ja, also vielen Dank. Und tschüss. Viel Glück, alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Shira. Hey, Shira, 18 Jahre. Ja, hallo Domian. Hallo Shira. Ja, es geht darum, ich habe mich in einen Jungen verliebt, der ein totaler Faschist ist. Aha. Bloß mein Freundeskreis, der ist international, das heißt, ich habe Türken zu Freunde. Bist du selbst auch Türkin? Bitte? Bist du selbst auch Türkin? Nee, ich bin Deutsche. Mhm. Ich dachte wegen des Namens, der klingt so... Nein, es geht darum, meine Eltern, die haben sich schon mal für so Kulturen interessiert. Mhm. Ich habe einen Doppelnamen, ich heiße Shira Marie. Mhm. Das heißt, meine Mems wollte unbedingt haben, Shira, mein Vater Marie, also heiße ich Shira Marie. Shira Marie. Dein Freund ist ein totaler Fascho. Nein, nein, ich habe mich in einen Jungen verliebt, der Fascho ist. Na gut, verliebt, das heißt, er ist noch nicht dein Freund. Nee, nee, das ist ja gerade die Sache, Wie weit seid ihr euch nahe gekommen schon? Ach, das geht schon seit 4 Jahren so. Seit 4 Jahren? Ja, du bist 18 Jahre erst alt. Ja, ja, sicherlich. Bloß, wir sind zusammen auf die Schule gegangen. Mhm. Und dann haben wir uns halt kennengelernt durch auf den Schulhof und so. Und dann habe ich ihn immer mal kennengelernt, habe gemerkt, er ist halt Fascho. Und ich halt mit meinen Freundeskreis weiß, ich habe absolut nichts gegen Ausländer. Ist er Ausländer? Nee, nee. Ja. Das ist ja kein Fascho, sag ich. Ja, also. Es gibt da auch Faschos. Also Faschos gibt es leider Gottes auf der ganzen Welt. Jetzt sag mir mal, du bist in den verliebt. Es ist aber noch nichts gelaufen zwischen euch. Doch, einmal. Doch, einmal. Du kennst ihn schon sehr lange, hast das jetzt mitbekommen. Jetzt bist du hin und her gerissen, ob du dich weiter auf ihn einlassen sollst. Ja, das ist ja gerade, weil ich könnte auch nie mit einem Menschen zusammen sein, der was gegen Ausländer hat, weil ich halt Freunde habe, die Ausländer sind. Nun hast du ja die Chance. Also wenn du dich jetzt in dem verknallt hast, irgendwas scheint er ja zu haben, was dir gefällt. Ja, das ist es ja. Ja, nun hast du ja vielleicht die Chance. Wie alt ist er? Ist er alt wie du? Er ist 19. 19. Die Chance, vielleicht ihn zu überzeugen und ihn umzudrehen. Nee, und das klappt absolut nicht, weil sein älterer Bruder, der ist vor knapp 2,5 Jahren auf einer Geburtstagsfeier durch einen Ausländer gestorben. Das heißt, es gab Streit auf der Party und dann wollte er ihn halt zur Rede stellen. Und es ist mehr zum Konflikt geworden, die haben sich noch mehr gestritten. Er hat ein Messer gezogen, hat ihn dann halt im Bauch gestochen, wie es halt so ist. Er ist auf dem Weg zum Krankenhaus gestorben und zu dem Zeitpunkt, wie es halt so war, kann man ihn von seiner Meinung gar nicht mehr runterbringen. Nach dem Motto, alle Ausländer sind Messerstecher. Ja. Es war halt so gewesen. Das ist natürlich ein sehr schwieriger Fall. Das ist ein sehr schwieriger Fall. Ich glaube, dass du da vielleicht vielleicht wirklich auf Granit beißt, ihn zu überzeugen, wenn er so ein persönliches Erlebnis hat. Dennoch würde ich es versuchen. Versuch es doch. Ich habe es schon versucht und ich habe auch schon mit einer besten Freundin darüber geredet. Bloß ist halt so, man kann ihn von seiner Meinung absolut nicht drunter bringen. Und wie gesagt, weil ich halt verschiedene Freundeskreise habe, könnte ich auch nie mit so Menschen zusammenkommen. Ich glaube, es gibt auch nur eine Möglichkeit. Die Möglichkeit heißt, dass du, wenn du wirklich verliebt in den bist und da dir irgendwas dran liegt, dass du das nochmal und nochmal versuchst, ein paar Mal. Und wenn es nicht klappt, dann musst du es sein lassen. Ja, okay, man ist leicht gesagt, aber so leicht geht es eigentlich nicht. Das ist ja... Ja, aber du kannst ja nicht mit, das wird ja wahrscheinlich nicht möglich sein, das miteinander zu verknüpfen, dass du wirklich einen Mann lieben kannst, der faschistische Überzeugung hat. Das würde mir mein Liebesgefühl zerstören zu jemandem. Ja, ist bei mir auch ein Widerspruch, so ist es eigentlich. Aber er wird vom Grunde her vielleicht kein schlechter Mensch sein. Ist er auch nicht, er hat eine verdammt liebe Ader. Eben, und er hat eine ganz schlimme Erfahrung gemacht und dass man dann vielleicht in so eine Richtung sich entwickelt, ist vielleicht nachvollziehbar, aber da kann man ja vielleicht auch gegensteuern. Vielleicht kannst du ihn ja doch durch deine Liebe und deine Argumente in eine wieder richtig gute Richtung führen. Versuch es doch einfach nochmal. Die Hoffnung werde ich auch nie aufgeben. Dazu liebe ich ihn halt so sehr. Bitte ihn nochmal, wenn er Bock hat, dass er mich mal anruft. Ich würde gerne mit ihm mal reden. Ich werde es versuchen. Mach mal. Jetzt müssen wir Schluss machen, Chiara. Ist in Ordnung, tschüss. Danke. Viel Glück für deine Sendung. Ich hab weiter. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik Hans-Jürgen Wilde. Und morgen ist ein ganz besonderer Tag. Riesenjubiläum. 700 Mal Telefon-Talkshow 1 live Domian. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bye, bye. Ciao.